Kapitel 11 Wortbildung Nomen Übung 5 Schöner Urlaub. Ergänzen Sie die Endungen. Hören Sie dann und vergleichen Sie. Unser Urlaub war wunderbar, wie eine Reise in die Vergangenheit, denn wir haben in einem alten Schloss gewohnt, wie im Märchen. Ganz toll war die Freundlichkeit der Hotelangestellten, die Empfangschefin, der Kellner im Restaurant, das Zimmermädchen, sie alle waren sehr herzlich. Und jede Bitte haben sie uns sofort erfüllt. Wir haben ein herrliches Frühstück aufs Zimmer bekommen, mit Obst und den besten frischen Brötchen. Es war Erholung pur. Auf die Übernachtung haben wir sogar eine Ermäßigung bekommen. Rabatt für Frühbucher.